Der Generalsekretär der Internationalen Föderation der Rotkreuz- und Rothalbmondgesellschaften, CL Haji Amadou Gueye, und seine Begleitung trafen am 29. August mit der Maschine in Pjöngjang ein.